Kundgabe 5668. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.5.1953. Wahrheit, Lüge, Licht und Finsternis. Folgenschwere Verirrungen kann die Unwahrheit nach sich ziehen, denn Böses wird stets Böses gebären. Der Geist der Lüge geht von dem Fürsten der Finsternis aus und bewirket, dass sich die Finsternis ausbreitet, wo er an der Arbeit ist. Der Finsternis kann aber nur mit Licht begegnet werden, um sie zu verjagen. Der Lüge kann nur die Wahrheit entgegengesetzt werden, um sie aufzudecken und zu brandmarken. Und die Wahrheit geht von mir aus, also strahle ich meine Kraft aus gegen die Dunkelheit. Oder auch das Licht für den Kampf gegen die Finsternis. Es wäre wahrlich besser in der Welt bestellt, wenn der Wahrheit Tür und Tor geöffnet wären. Doch die Menschen lieben die Dunkelheit und sie verschließen sich weit mehr der Wahrheit als dem Irrtum und der Lüge. Und wo es mein Gegner versteht, der Unwahrheit ein Mäntelchen umzuhängen, wo er es versteht, unter dem Deckmantel des Wahrheitspredigers Irrtum zu verbreiten, dort hat er schon das Licht verfinstert. Und es gelingt ihm auch oft, es ganz zu verlöschen, weil die Menschen das Licht nicht hüten, weil sie sich nicht schützend davor stellen, weil sie sich wohlfühlen in der Dunkelheit. Licht und Finsternis sind gegensätzlich, so wie ich und mein Gegner völlig gegensätzliche Ziele verfolgen. Und so muss es euch nun auch verständlich sein, dass ich niemals auf der gleichen Straße zu finden bin, wo mein Gegner wandelt. Das Licht führt einen Kampf gegen die Finsternis und kämpft nicht mit den gleichen Mitteln. Die Wahrheit ist und bleibt klar und verständlich und wird sich immer gegen die Unwahrheit stellen und niemals zum Schein mit ihr zusammengehen, was so viel besagt, als dass ich mich nicht einverstanden erklären kann, wenn die Unwahrheit vertreten wird und sie nur deshalb dulde, weil ich den Menschen freien Willen gab, was aber nicht bedeutet, dass ich sie billige. Wo sich nun irrige Lehren eingeschlichen haben in mein reines Evangelium, dort werde ich niemals die Hand dazu bieten, diesen Lehren den Stempel der Wahrheit aufzudrücken, sondern ich werde stets dagegen gehen und Licht anzünden, wo solches begehrt wird. Den irregeführten Menschen gilt meine besondere Liebe, weil ich ihren guten Willen erkenne und ihre Liebe zu mir. Ich werte dann ihren Willen und ihre Liebe und verurteile sie nicht wegen der Annahme von Lüge und Irrtum. Aber ich suche auch ihnen Licht zu bringen, was desto leichter geschehen kann, je tiefer sie in der Liebe stehen. Dann erkennen sie selbst den Irrtum und wenden sich mehr und mehr der Wahrheit zu. Und so sie diese nicht annehmen wollen oder können, weil sie nicht wieder das Wirken meines Gegners ankönnen, als schwache Menschen, so wird ihnen im geistigen Reich die plötzliche Erkenntnis kommen, wo die rechte Wahrheit zu suchen ist. Denn jeder Mensch muss zur Wahrheit kommen, so er zum Licht gelangen will. Und selig, der sich auf Erden schon frei machen kann von der Finsternis. Selig, der den Mut und die Kraft besitzet, sich zu lösen von irrigem Gedankengut. Selig, der auf Erden ernsthaft die Wahrheit begehrt und sie von mir erbittet. Ich will ihn selbst belehren, auf dass es Licht werde in seinem Herzen, auf dass die geistige Dunkelheit schwinde und er hellsehend werde. Amen.